guten alten Süden brennen Kreuze in der Nacht und ein Reiter in weißer Robe hält auf dem Hügel wahr und der Mond zieht seine Bahn überm Reich des Ku Klux Klan und der Mond zieht seine Bahn überm Reich des Ku Klux Klan durch die Fluten des Mississippi fährt ein Dampfer langsam vorbei und der Captain grüßt die Kreuze, die da leuchten in der Dunkelheit. Und der Mond zieht seine Bahn überm Reich des Ku Klux Klan. Und der Mond zieht seine Bahn überm Reich des Ku Klux Klan. Seine Bahn überm Reich des Ku Klux Klan.